Halten wir kurz inne. Bis hierhin leuchtet alles ein. Ihr Nystagmus wird schon in Kindertagen aufgefallen sein. Augenbewegungen, die niemand zuvor gesehen hat und die niemand imitieren konnte. Keiner wird eine Erklärung gehabt haben, außer die Universalerklärung jener Tage. Die Geister sind im Spiel. Deshalb galt es vorsichtig zu sein mit ihr. Ihre Knochen verraten, dass sie weniger gelaufen ist als die anderen. So wird sie langsam älter, eine Jugendliche, eine junge Erwachsene. Und nun stehen wir vor dem Rätsel zu erklären, wie es zu den Löchern in den oberen Schneidezähnen kommt. Zwei Optionen stehen zur Verfügung. Entweder war es ein Versehen. Sie hat irgendetwas immer und immer wieder mit den Zähnen bearbeitet, und zwar in höchst exzessiver Weise. So schnell, dass der Zahn sich nicht dagegen schützen konnte. Wir könnten nun imaginieren, dass sie, weil sie immer im Lager blieb, bei der Weidenverarbeitung half und Weiden mit den Schneidezähnen entrindete. Doch warum sollte sie dazu keinen Schaber benutzt haben? Merkte sie denn nicht, wie es anfing zu schmerzen? Und sie machte trotzdem weiter und weiter? Es spräche etwas zutiefst Manisches daraus, Selbstverstümmelndes. Oder Option 2. Es geschieht im Rahmen eines Initiationsrituals. Sie lebte in einer Gesellschaft, die spirituelle Experten besaß. Und sie war selbst durch ihre Besonderheit dazu prädestiniert. Insofern könnte es eine Zahnmanipulation im Rahmen einer Aufnahmezeremonie gewesen sein. Sie musste beweisen, dass sie mutig war und vor nichts zurückschreckte. Dass sie mehr war als eine begnadete Geschichtenerzählerin mit wirren Augen. Es ging um das Schicksal aller. Es wäre fahrlässig gewesen, das wichtigste Amt jemanden anzuvertrauen, der nicht bereit war, größte Schmerzen auf sich zu nehmen, um der Gruppe zu helfen. Liegt es an unseren modernen Prägungen, dass uns diese Version der Geschichte einleuchtender erscheint? Trotzdem sträuben wir uns dagegen, uns auszumalen, wie man ihr die Zähne auffeilte. Erst den einen, dann den anderen. Und zwar so akkurat, dass beide gleich weit abgetragen wurden. Das legt nahe, dass sie ganz ruhig geblieben ist, sich nicht wehrte. Da ist keiner der umliegenden Zähne beschädigt. Oder war sie fixiert worden? Wir stellen uns den Schmerz nicht vor, das Schreien, schließlich das Blut. Und nicht das Publikum, das um sie herum saß, alles gebannt beäugte, auch wenn Einzelne den Blick abwandten.